Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, den 14. Mai 1792. Nach deiner Abreise fallen mir eine Menge Dinge ein, die ich dir habe sagen oder dich fragen wollen, aber ich verspare alles, bis du in Jena wieder in Ruhe bist. Unser Beisammensein ist mir wie ein Traum, und ich kann kaum glauben, dass wir ein paar Wochen zusammengelebt haben, aber deine Unpässlichkeit und meine Akten haben uns viel Zeit geraubt. Das nächste Mal soll es besser gehen, denk ich. Jetzt mache ich den Aufsatz über Pressfreiheit für den P fertig. Alsdann geht es ans preußische Gesetzbuch, und unterdessen soll ein Brief, hoffe ich, über die Gründe der Ästhetik von dir eingehen. Wir bekommen einen Referenten mehr in jedem Senate, und dadurch habe ich ein Sechsteil Arbeit weniger. Wegen Hume und Shaftesbury, vergiss nicht, dich zu erkundigen. Lebe wohl und vernachlässige dich nicht auf der Reise. Was das Blut erhitzt, scheint dir nicht wohl zu bekommen. Deine Kämpfe sind vielleicht Überfluss des Lebensgeistes, Nervenäther, tierische Elektrizität oder wie du es nennen willst, in gewissen Teilen. Solltest du zum Beispiel durch Kalmieren Linderung empfinden, so wäre dies ein Beweis davon. Noch eins, Gessler, der gewiss kein Data für den Magnet aufsucht, erzählt mir gestern als eine Neuigkeit, ein italienischer Arzt habe entdeckt, dass die Muskelbewegung durch Elektrizität entstehe, dass die beiden Muskeln wie positiv und negativ elektrisierte Körper und der Nerv wie der Konduktor wirken, etc. M. grüßt herzlich, von uns beiden viel Freundschaftliches an dein Weibchen, Körner.